scheinbar. Sie hat nen Buckel, schütteres Haar, ihr Kopf, naja, kein Kommentar. Ein Hals ist schlicht nicht erkennbar. Sie hat Pickel, schwarz wie Kaviar. Ich liebe sie, so viel ist klar. O Mädchen von Baruba. Ihr Brustkorb flach, so wie ein Brett. Die Hüften dick, die Schenkel fett. Der Hintern fehlt dafür komplett. Die Nase rot bis violett. Ich winke ihr, sie sieht mich nicht. Ihr Zinken versperrt ihr die Sicht. O Mädchen von Baruba. Sie warten auf die Straßenbahn. Ich höre mein Geschlechtsorgan. Er sagt, geh rüber, sprich sie an. Ich stürme los, blind wie im Wahn. Ich seh den Sattelschlepper nicht. Mein Glied erschlafft, mein Auge bricht. O Mädchen von Baruba. O Mädchen von Baruba.